Erster: Jesus sah, wie reiche Leute Geld in eine Kiste legten. Zweiter: Dann sah er eine arme Frau. Sie gab zwei kleine Münzen. Dritter: Jesus sagte, die arme Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Vierter: Die reichen Leute gaben, was sie nicht brauchten. Aber die arme Frau gab alles, was sie hatte. Fünfter: Einige Leute sagten, der Tempel sei sehr schön. Er hatte schöne Steine und Geschenke. Sechster: Jesus sagte, eines Tages wird alles zerstört. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Siebter: Die Leute fragten, wann passiert das? Was ist das Zeichen dafür? Achter: Jesus sagte, passt auf, dass euch niemand täuscht. Viele werden sagen, ich bin der Retter. Glaubt ihnen nicht. Neunter: Ihr werdet von Kriegen hören. Habt keine Angst. Das muss zuerst passieren. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Zehnter: Jesus sagte, ein Volk wird gegen ein anderes kämpfen. Ein Land wird gegen ein anderes kämpfen. Elfter: Es wird große Erdbeben geben. Es wird wenig Essen geben. Es wird schlimme Krankheiten geben. Die Menschen werden Angst haben vor Dingen am Himmel. Zwölfter: Vorher werden euch die Leute festnehmen. Sie werden euch verfolgen. Sie bringen euch in Gefängnisse und vor Könige. Das passiert, weil ihr an mich glaubt. Dreizehnter: Das wird eine Chance sein, von mir zu erzählen. Vierzehnter: Macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Fünfzehnter: Ich werde euch helfen, die richtigen Worte zu finden. Niemand kann euch dann widersprechen. Sechzehnter: Sogar eure Eltern, Brüder, Verwandten und Freunde werden euch verraten. Einige von euch werden sterben. Siebzehnter: Alle werden euch hassen, weil ihr an mich glaubt. Achtzehnter: Aber keine Sorge, euch wird nichts wirklich Schlimmes passieren. Neunzehnter: Wenn ihr stark bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Zwanzigster: Wenn ihr seht, dass Soldaten Jerusalem umzingeln, wisst ihr, dass die Stadt bald zerstört wird. 21. Dann sollen alle, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll rausgehen. Wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. 22. Denn das sind schlimme Tage. Alles, was in der Bibel steht, wird passieren. 23. Es wird schlimm für schwangere Frauen und Mütter mit Babys sein. Es wird viel Leid auf der Erde geben. Gott wird dieses Volk bestrafen. 24. Viele werden getötet. Andere werden in andere Länder gebracht. Jerusalem wird von anderen Völkern zerstört, bis ihre Zeit vorbei ist. 25. Es wird komische Dinge mit der Sonne, dem Mond und den Sternen geben. Die Menschen auf der Erde werden Angst haben vor dem lauten Meer. 26. Die Menschen werden sterben vor Angst. Sie haben Angst vor dem, was auf die Welt zukommt. Die Kräfte im Himmel werden zittern. 27. Dann werden die Menschen den Retter in einer Wolke sehen. Er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. 28. Wenn das beginnt, freut euch. Denn eure Rettung ist nah. 29. Jesus erzählte eine Geschichte, seht euch den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. 30. Wenn die Blätter wachsen, wisst ihr, dass der Sommer bald kommt. 31. So ist es auch, wenn ihr diese Dinge seht. Dann wisst ihr, dass Gottes Reich bald kommt. 32. Ich sage euch, alles wird passieren, bevor alle Menschen, die jetzt leben, sterben. 33. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden immer bleiben. 34. Passt auf euch auf. Esst und trinkt nicht zu viel. Macht euch keine Sorgen um Essen. Sonst kommt dieser Tag plötzlich. 35. Er kommt wie ein Netz über alle Menschen auf der Erde. 36. Betet immer. Dann seid ihr stark genug, um all dem zu entkommen, was kommen wird. Und ihr könnt vor dem Retter stehen. 37. Tagsüber war Jesus im Tempel und lehrte. Nachts ging er auf einen Berg, der Ölberg heißt. 38. Am Morgen kamen alle Leute zum Tempel, um Jesus zuzuhören.